Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Sehr gut. Gut, dann würde ich das Treffen der AG Öffentlichkeitsarbeit heute am 19.02. hiermit eröffnen. Das Pad ist gerade nochmal gepostet worden. Das ist das 297-Pad im nrwpresse.piratenpad.de-Bereich. Wir haben 22 Uhr und 2 Minuten. Ich biete mich mal an für die Leitung der Sitzung. Hat da jemand was dagegen? Dann mache ich so. Und fürs Protokoll würde ich bitten, kann da jemand, beziehungsweise könnt ihr das gemeinsam machen? So steht es noch beim letzten Mal drin. Jupp. Ich helfe. Wäre nett. Vielen Dank. Gut, dann haben wir die Anwesenden. Da stehen noch nicht alle drin, die jetzt hier sind. Also bitte möglichst eintragen in den Bereich anwesend. Kurze Frage fürs Protokoll. Chrissy steht hier als unentschuldigt. Die ist aber gar nicht Mitglied der AG laut AG-Seite. Ja, dann schmeißen wir die hier raus. Gemacht. Gut, dann geht es um die letzte Tagesordnung. Das wäre das Pad, das ist hier noch falsch drin. Moment, ich ändere es gerade. Vom letzten Mal vom 12. Und das ist das 196er Pad. Also ich habe es mir eben nochmal angeschaut. Vielleicht nochmal drüber gucken kurz. Und ich frage trotzdem schon mal, vielleicht haben der ein oder andere auch da schon mit reingeschaut, ob da jemand dagegen hat, dass wir das so genehmigen, dann würde ich das so tun. Hat keiner was dagegen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Mitgliederzugänge und Abgänge. Und da haben wir einmal den Ralf. Jo. Und wir haben auch da heute den Nixus, der ein paar Mal schon mit reingehört hat und aber ja als einer der beiden neuen stellvertretenden Pressesprecher auch jetzt heute in der Sitzung ist, und deswegen würde ich den Nixus da auch mit reinschreiben als neues Mitglied der AG Öffentlichkeitsarbeit. Der Ralf ist, ich glaube, hinreichend bekannt. Vielleicht magst du trotzdem zwei, drei Worte zu mit dir sagen. Ja, mein Name ist ja Ralf Gullerfeld und ich bin derzeit Mitglied im Landesvorstand und hatte jetzt am Wochenende mit Chrissy und Uwe und Fitz auch darüber gesprochen, dass ich mich jetzt ein bisschen mehr um das Thema AG Öffentlichkeitsarbeit kümmern will und euch unterstützen möchte. Und ich glaube, dann wäre es auch angebracht, dass ich als Mitglied, also den Antragsteller, Mitglied zu werden, um das auch nochmal darzustellen. Und ja. Ja, das würde mich sehr freuen. Gibt es Fragen an den Ralf? Das ist nicht der Fall. Insofern begrüße ich dich als neues Mitglied in der AG Öffentlichkeitsarbeit NRW. Der Nixus ist auch da. Ich weiß jetzt nicht, ob er sprechen kann heute. Dann auch noch mal ein paar Sätze zu dir. Ich glaube, du hast dich eh auch schon vorgestellt in der letzten oder vor zwei Wochen. Er schrieb gerade mal, dass er noch nicht sprechen kann. Ah, okay. Gut, ich glaube, er ist im Ausland. Er hatte sich ja auch vorgestellt schon. Ich glaube, es war in der letzten Woche. Gibt es da Fragen noch an ihn heute? Keine Frage, aber ich kann jetzt auch sprechen. Sorry, das dauert noch einen Moment. Ich bin jetzt da. Ich gehe auch gleich ins Pad, trage mich ein, aber ich bin jetzt auch ansprechbar. Ja, noch ein paar Worte zu dir kurz. Ich zu mir oder du zu mir? Nee, du zu dir. Ja, okay. Ja, ich bin der Christopher Schrage aus Düsseldorf, AK, nein, ist AK, ist egal. AG Energie mache ich themenmäßig. Ich bin seit Ende letzten Jahres auch im Presseteam im KV Düsseldorf. Hab da bisher sehr wenige Presseerklärungen verfasst. Das wird sich sicherlich intensivieren lassen. Hat auch damit zu tun mit den lokalen Aktivitäten des KV. Bin dann auf Vorschlag von Uwe hier ins Presseteam oder als stellvertretender Pressesprecher des Landes aufgenommen worden. Ich denke, dass ich qualifiziert bin, weil ich vor sehr langer Zeit oder nein, so langer Zeit auch nicht schon im Umfeld einer NGO solche Dinge gemacht habe, auch schon diverse Seminare zum Thema besucht habe, also ein bisschen Erfahrung habe, die über die Arbeit bei den Piraten hinausgeht. Ich sehe mich als Teammitglied, nicht als den hauptverantwortlichen Pressesprecher. Und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir. Ich wüsste jetzt im Moment nicht so viel mehr zu sagen, als ich es jetzt getan habe. Okay, dann frage ich auch nochmal in die Runde. Frage an den Nixus. Gut, dann freue ich mich und du bist auch Mitglied in der AGÖA. Ich wollte gerade sagen, ich würde natürlich auch der Form halber dann nochmal um die Aufnahme bitten. Du hast das jetzt quasi übernommen. Ich denke, ich bin halt quasi verpflichtet, Mitglied in der AGÖA zu werden oder zu sein, wenn ich denn schon stellvertretender Pressesprecher bin. Das möchte ich jetzt hiermit tun, um diese Aufnahme bitten. Ja, Uwe hat es auch getan. Ihr könnt es bejahen oder wie auch immer ihr das handhabt hier. Es hat sich keiner beschwert. Insofern willkommen. Gut, dann freue ich mich. Und ich bin dann auch jetzt nicht nur als Gast, sondern auch als regelmäßiger Teilnehmer selbstverständlich hier, sofern es mir möglich ist. Aber das hatte ich eingeplant, dass es einen zusätzlichen Termin gibt und den werde ich dann auch wahrnehmen, klar. Schön. So, wir haben nochmal in die Runde einige Leute hier, die als Gäste auch vielleicht dabei sind. Gibt es noch andere, die auch hier mitarbeiten möchten? Heute erstmal nicht der Fall, dann bitte eintragen vielleicht als Gastpad. Und wir starten dann mit den offenen Aufgaben und es gibt... einen Punkt, den hat der Extra-Trubi eingetragen. Da geht es um unsere, in Anführungsstrichen, transparente Strategie. Klärung unseres Umgangs mit den eigenen nicht öffentlichen Skandälchen. Ich weiß jetzt nicht genau, was er sich darunter vorgestellt hat. Und ich sehe, er ist jetzt gerade nicht da. Britta, weißt du, um was es da genau geht? Oder sollen wir das auf die nächste Woche verschieben mal? Also grundsätzlich weiß ich, worum es geht. Es geht so ein bisschen darum, welche Strategie wir denn fahren wollen, wenn uns irgendwas bekannt wird, dass irgendjemand sich irgendwo nicht schlau geäußert hat, sei es aus der Fraktion oder sonst irgendjemand, der ein Mandat oder eine Funktion innerhalb der Partei hat, wie wir dann damit umgehen, ob wir da offensiv mit umgehen. Unser Anspruch war ja eigentlich immer, dass wir sowas nicht vertuschen oder ob wir sowas dann doch erstmal versuchen, dann so ein bisschen ruhig zu halten, wie auch immer wir dann damit umgehen wollen. Das war halt eben die Frage. Und das, das war halt eben so generell einfach mal so uns so überlegen, wie wir damit umgehen möchten. Okay, also von meiner Seite ist es so, wenn irgendwo Punkte auftauchen, dass es, ich sag mal, Äußerungen gibt, die nicht unbedingt jetzt zum Programm passen oder sowas oder auch, ich sag mal, Diskussionsbedarf gibt, dann spreche ich die Leute als eigentlich immer erstmal persönlich an und schließe mich auch kurz natürlich mit dem Landesvorstand, um zu schauen, okay, was haltet ihr davon? Denn es ist ja immer so eine Sache der Beurteilung dann, ja. Wer beurteilt die Sache wie? Und wenn einzelne Piraten Sachen beurteilen, egal ob die jetzt irgendwo in einem Amt, Mandat oder in einer herausgehobenen Position sonst wie stehen, würde ich halt immer sehen, dass man mit den Leuten spricht, sieht, wie sieht es aus und dann dementsprechend dazu handelt. Und das kann dann da rein, also ich glaube, das muss man tatsächlich immer von Fall zu Fall betrachten. Das heißt, man kann dann sich entschließen, zum Beispiel dazu auch eine Position selber aufzubauen und ein eigenes Statement quasi dazu rauszubringen. Es könnte sein, dass derjenige, der irgendwie was sagt, dann selber sich nochmal dazu genauer äußert. Ich glaube, das kann man aber nicht verallgemeinern. Jetzt weiß ich nicht genau, was du meinst mit irgendwie das Kleinhalten. Es gibt sicherlich Sachen, wo man sagt, naja, wir müssen jetzt nicht unbedingt eine Pressemitteilung herausgeben zu einem Thema, was uns eher nur schaden könnte oder so. Frage ist wirklich, glaube ich, das kann man nicht verallgemeinern. Ja, also es ging eben tatsächlich, glaube ich, im Kern um die Frage, versuchen wir sowas unter dem Deckmantel zu halten und dass es gar nicht an die Öffentlichkeit gerät, oder gehen wir da, sag ich jetzt mal, kontrolliert in die Offensive, sagen, okay, da hat jemand sich irgendwo geäußert, was so nicht passt, da wird dann, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Blogbeitrag geschrieben, dass man einfach, wenn dann Rückfragen kommen, dann sagen kann, okay, ja, ist uns bewusst, hier gibt's auch schon einen Blogbeitrag zu, da wurde sich schon geäußert, bitte zieht doch eure Informationen dann daraus. Das war halt so eine Überlegung, die da angestellt worden ist. Genau, das ist auch der Regelfall, sag ich mal, dass irgendwo eine Position bekannt ist, vielleicht auch vielleicht sogar schon im Wahlprogramm steht, man auf das auch verweisen kann. Es gibt manche, aber das sind ganz, ganz wenige Situationen und ich kenne auch keine einzige, die jetzt direkt mit einem Piraten zu tun haben, sondern höchstens Situationen, die von außen an uns herangetragen werden, wo man sagt, das macht man jetzt nicht öffentlich, weil es zum Beispiel auch irgendwo Persönlichkeitsrechte verletzen würde oder gegebenenfalls eher eine Sache ist wie Rechtsabteilung oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass der Landesverband oder auch die AG Öffentlichkeitsarbeit aktiv Sachen irgendwo zurückhält. Ich glaube, das ist bei den Piraten auch ähnlich so möglich. Wir haben auch mal auf dem Bund-Länder-Pressetreffen über solche Sachen im Rahmen von Krisen-PR gesprochen. Und sind auch zu dem Schluss gekommen, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so ist, dass bei den Piraten jeder schlafende Hund geweckt wird und man deswegen höchstens dafür sorgen kann, dass der vielleicht sanft geweckt wird und man der Sache schon dann zuvorkommt und nicht wartet, bis irgendwo ein riesen Shitstorm tobt. Und ich denke, dass wir da auch zumindest jetzt hier in NRW recht gut und sehr vernünftig in den letzten zumindest, ich sag mal, 8-9 Monaten, seitdem ich sehr, sehr eng dabei bin, vernünftig gehandelt haben. Uwe, was hast du dauernd für komische Nebengeräusche und so ein Rauschen? Oh, das weiß ich nicht. Ich probier mal, das zu ändern. Moment mal. Es klickt immer zwischendurch, wenn du rausgehst und wieder reinkommst und dann so ein Rauschen. Bist du mit dem Netbook oder mit dem Laptop online? Ja, ich bin mit Laptop online und habe ein so ein Headset hier dran. Ist es jetzt etwas besser? Nö. Ist der Lüfter. Das hört sich an wie dein Lüfter. Okay, Moment. Dann ist wahrscheinlich das Mikro nicht vom Headset, sondern das Mikro noch das vom Rechner hier. So hört sich an, ja. Genau, 2 Minuten. Moment, ich gehe nochmal raus, nochmal rein. Ich nutze mal die 2 Minuten, um vielleicht auch mal einen Satz zu sagen. Ich kann ja jetzt auch sprechen, nicht nur essen. Ich finde, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir speziell wirklich überbewerten irgendwelche Einzelmeinungen oder auch absonderlichen Meinungen. Ich habe wirklich den Eindruck, das gibt es in allen Parteien. Ja, wenn man sich irgendeine Partei anschaut, wird man da auch Leute finden, die auf irgendeiner Ebene sich äußern. Und zwar völlig strange, völlig abweichend zu offiziellen Parteipositionen. Es stört irgendwie gar keinen. Es stört dann, wenn es Leute in prominentem Rang mit Funktionen oder irgendwelche anderen Leute sind. Ich glaube, wir haben viel mehr als viele andere Parteien ein Problem damit zu glauben, dass das so wesentlich ist, dass alle einheitlich sind. Wir ticken überhaupt gar nicht einheitlich, sagen das immer. Aber anscheinend haben wir ein Problem damit, wenn mal komische Leute komische Sachen sagen. Ich möchte das nur mal, dass wir das im Hinterkopf behalten, weil ich wirklich ziemlich sicher bin, dass wir da so ein relativ verqueres Weltbild haben. Also guck dir die CSU an, guck dir die FDP an. Da gibt's absurde Leute oder auch in der SPD, die kommen aus der dritten Reihe, posaunen irgendwas raus, werden eigentlich nie wahrgenommen, außer es ist gerade mal Sommerloch und alle gehen drüber hinweg. Nur wir schaffen es ganz oft, bestimmte Dinge dann selber hochzukochen und sie dadurch überhaupt erstmal in die Medien zu bringen. Und das sollte man vielleicht auch beim Krisenmanagement im Auge behalten oder im Ohr behalten. Ja, ich habe jetzt nur die Hälfte mitgekriegt, aber die zweite Hälfte hört sich sehr vernünftig an. Bin ich zu verstehen. Ja, aber besser ist es nicht. Man versteht dich immer noch, aber es ist genau das gleiche wie vorher. Aber also wir verstehen dich. Probier nochmal ein anderes Headset, Moment. Freut sich der Nixus, kann er so lange reden. Genau, ich nutze das natürlich auch gnadenlos aus. Ich würde sagen, als Folge dieser meiner Beobachtung neige ich dazu zu sagen, klar, wir sind für Offenheit, für Transparenz. Wir können an sehr vielen oder recht vielen Stellen sollte es dazu kommen, auch schlicht und ergreifend sagen, ja, das ist so. Ja, es gibt Mitglied XY, namentlich im Blogbeitrag nachzulesen oder wo auch immer nachzulesen, das hat diese Meinung geäußert. So what? Ja, solange das nicht um prinzipielle Dinge geht, solange das nicht um Grundsatzfragen geht oder solange es nicht darum geht, dass jemand für sich den Anspruch erhebt, für die Partei zu sprechen als Ganzes, ist das in viel mehr Fällen egal, als einige von uns das so sehen, glaube ich. Es ist eine persönliche Wahrnehmung. Und die Lehre ist für mich wirklich oft zu sagen, wenn wir von außen angesprochen würden und gefragt würden, hört mal hier Presseteam oder Vorstand oder wer auch immer, da ist der so und so, der hat da einen Blog geschrieben, der hat da das und das reingeschrieben, dann kann man wirklich viele Dinge damit klären, dass man sagt, ja, das ist der, das darf der, das ist nicht die Parteilinie, aber nicht jeder, der bei uns sich irgendwie in einem eigenen Blog äußert oder auf einer E-Mail-Liste schon mal sowieso nicht, der muss sich ständig an Parteibeschlüsse halten. Der darf das eben sagen. Das ist eine Meinungsäußerung und wir stehen für Vielfalt und natürlich dürfen die das. Erst wenn jemand für sich beansprucht, für die Partei zu sprechen, dann wird es problematisch und dann muss man damit anders umgehen. Ich wollte auch noch mal eben ganz kurz sagen, also ich meinte mit meiner Frage gerade, beziehungsweise Tobi meinte damit auch nicht, die vielen Piraten, die Blogbeiträge schreiben, die vielleicht nicht der Parteilinie entsprechen oder so, sondern da ging es tatsächlich eben um Funktionsträger oder Mandatsträger, die sich in irgendeiner Art und Weise äußern, was was so nicht zur Parteilinie passt. Also nicht um jeden Piraten, der irgendwo einen Blogbeitrag schreibt. Okay. Neuer Versuch von mir, jetzt etwas besser? Ja. Viel. Ah, okay, dann funktioniert das andere Headset nicht und zeigt dem Rechner kein Mikrofon an. Gut, was Nixos am Ende jetzt eben gesagt hat, es ist natürlich so, in dem Moment, wo man sich gegen eine Meinung stellt, die irgendwo geäußert wurde, macht man die Sache natürlich sehr publik. Und die Frage ist, wie viel Einfluss oder wie viel Impact hatte quasi die Äußerung, auf die man sich dann bezieht. Wenn man sich auf eine Äußerung irgendwo bezieht, wo man ganz klar dementieren muss, weil es halt irgendwo einen bundes- oder landesweiten Einfluss hat, dann mag das sicherlich richtig sein. Wenn das eine Äußerung ist, die, ich sag mal, vielleicht irritiert oder unklar ist, ist die Frage, macht man damit das Ganze nur noch größer? Und ich glaube, das kann man nur von Fall zu Fall entscheiden. Wir machen es häufig größer und ich möchte eben, das liegt auf der, genau auf der Linie jetzt in Anführungsstrichen, eben sagte jemand Parteilinie. Und ich kam mir so einen Moment vor, wie zu alten SED-Zeiten, wer nicht linientreu war und von der Linie abwich, und die war natürlich sehr sauber gezogen, diese Linie, der wurde bestraft, abgemahnt, sonst irgendwas. Unsere Linie ist keine Linie. Wir haben eine Richtung. Wir sind, auch wenn wir Partei sind, immer noch eine Bewegung und haben Themen, die wir voranbringen wollen, in Richtung Bürgerbeteiligung, in Richtung Freiheit und mehr Demokratie. Das steht alles irgendwo auch nachzulesen. Und da gibt es sicher ganz viele Äußerungen, die zwar in die Richtung gehen, wo aber der ein oder andere sagt, musste der das so formulieren? Musste man das so sagen? Oder ist das jetzt so richtig? Da kann man drüber streiten. Muss man aber nicht wirklich. Nur dieses Parteilinie möchte ich in unserer Partei eigentlich nicht hören. Okay, vielleicht ist das eine Begrifflichkeit gewesen, die nicht ganz passt. Aber ich glaube, um das Beispiel zu verdeutlichen, war es nicht so schlimm. So schlimm habe ich auch nicht gesagt. Okay. Meine ich auch nicht. Nein, nein. Es geht ja auch im Wesentlichen darum, dass es Positionen gibt, die diese Partei mehrheitlich vertritt, die möglicherweise sogar oder wünschenswerterweise tatsächlich in einem Programm verankert sind oder also im Grundsatz oder Wahlprogramm oder wenigstens ein Positionspapier dafür existiert. Und trotzdem sagt jemand in irgendeiner Stelle, das sehe ich aber anders, beziehungsweise sagt Dinge, die im Widerspruch dazu stehen. Und das ist eben auch im Prinzip erstmal okay, es sei denn, wie der Uwe sagt, es sind Leute in irgendwelchen Funktionen. Das ist eben was anderes, wenn sich ein Vorstandsmitglied äußert in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist nicht unbedingt was anderes in der internen Relevanz dieser Äußerung, aber es ist was anderes in der öffentlichen Wahrnehmung. Oder wenn sich ein Fraktionsmitglied gegenteilig zu bestimmten Dingen äußert, die wir eigentlich als Beschlusslage ansehen. Das ist jetzt nicht das Wort Parteilinie. Das sehe ich ebenso kritisch wie du, Sammy. Ja, und dann muss man individuell damit umgehen. Aber ich glaube, der Tenor ist ja, wir verstecken nichts. Das tauchte auch eben auf, der Vorschlag. Halten wir das unter der Decke? Nee, das tun wir nicht. Wir sind für Transparenz und zwar auch für das, was innen geschieht. Das machen wir. Wir müssen es nicht exzessiv nach außen tragen. Wenn es keinen interessiert, müssen wir es nicht hinausposaunen. Und wenn es geschieht, dann können wir im Einzelfall oft sagen, ja, es gibt abweichende Meinungen. Das ist jetzt auch schon ein blödes Wort. Es gibt Einzelmeinungen in der Partei. Ja, und das ist normal. Ich sag nochmal, das gibt's in allen anderen Parteien auch. Und wenn es kritisch wird in einer kritischen Phase im Wahlkampf, wo wir mit einer bestimmten Thematik in die Öffentlichkeit gehen und uns da positionieren und dann sagt jemand aus der Fraktion oder zwei Leute zusammen und sagen, wir machen jetzt mal hier unsere Einzelding und ziehen das durch, dann haben wir einen Fall, wo wir dann auf eine besondere Art damit umgehen müssen und wo wir tatsächlich sowas wie Krisenmanagement brauchen, aber auch nur dann in solchen Fällen. Das empfinde ich noch nicht mal als Krise. Weil das, was wir so in unserer Filterbubble sehen und hören, hat sehr häufig mit der Realität aller anderen Parteien und auch dem Bewusstsein, was so der Bürger entwickelt, überhaupt nichts zu tun. Es gibt in jeder einzelnen Partei, und zwar in den Parteien, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, gibt es diese Abweichler, diese abweichenden Meinungen. Da gibt es vielleicht auch mal eine Diskussion zu, aber mehr auch nicht. Wir spielen das alles nur dann ganz extrem hoch und machen es dadurch schon wieder skandalfähig für eine bestimmte Art von Presse und schaden uns eigentlich damit unnötig selbst. Ich bin ja fast bei dir. Ich habe ja auch gezögert bei dem Wort Krisenmanagement. Aber es gibt natürlich schon denkbare Situationen, wo wir uns im Bereich von Kernthemen, auch diese Diskussion wurde ja eben und an anderer Stelle noch geführt, äußern, sei es, dass es also völlig bescheuert, wir sind natürlich gegen Vorratstag und Datenspeicherung jeglicher Art und Gott sei Dank ist das so nicht passiert, aber wenn in Kernthemen Leute in irgendeiner Funktion sich abweichend äußern, dann ist das schon irgendeine Art von Krisenfall, ja. Das genau. Würde ich dann so benennen, ja. Das ist so auch gar nicht jetzt naheliegend. So, bei den meisten Dingen sind wir uns sehr einig, ganz erstaunlich einig. Bei so Dingen wie BGE, was ich weiterhin trotz anderer lautender Diskussionen nicht zu unseren Kernthemen zähle. Ja klar, gibt es da irgendwie 20%, vielleicht sogar 30%, die das gar nicht so toll finden, diese Idee, obwohl wir Beschlüsse dazu haben. Aber das ist ein Beispiel dafür, wo man klar machen kann, hey Leute, klar, es ist ein schwieriges Ding. Das kann man sehr unterschiedlich interpretieren, wie man das umsetzt, in welchen Zeiträumen man das umsetzt. Und das ist dann überhaupt gar keine Krise. Das ist dann nur Menschen mit einer individuellen Meinung. Und da würde ich dir, Sami, auch sagen, nee, auch nicht abweichend von was, sondern einfach, ja, anders, eigene Meinung. Und dafür stehen wir auch. Und andere Parteien machen auch vor, dass das geht. Das heißt genau. Respekt und Vielfalt. Aber ich weise darauf hin, dass, und das trifft nicht nur neue Mitglieder, dass sehr viele null Ahnung haben von dem, was ursprünglich mal die Kernthemen waren und immer wieder transportiert worden sind und immer wieder ist ein Stück davon abgeschnitten worden. Heute ist bei Mike Nolte zum Beispiel Kernthema nur noch... Sag mir ganz kurz, ich glaube, wir weichen ein bisschen ab. Wir werden zu weit vom Schuss. Ich sehe es gerade auch im Chat, Freibier für alle ist kein Thema und kein Kernthema, beides nicht. Vielleicht abschließend zum Punkt Krise. Es gibt halt den Begriff Krisen-PR und da geht es einfach darum, sich Dinge zu stellen, die so ein bisschen gegen das laufen, wie man sich das vorstellt. Krise ist ja im Endeffekt vom Wort her, aus dem Griechischen glaube ich zumindest, nichts anderes als auch die Meinung oder Beurteilung von etwas. Also nicht überbewerten. Insofern nochmal zu denen, ich weiß nicht, ob der Tobi da ist, nee, aber nochmal zu Britta vielleicht. Ist das, ich sag mal zumindest im Rahmen der Frage, was gefallen ist jetzt eben hier so an Überlegungen, Ideen dazu, was die Frage beziehungsweise das Thema ein bisschen beantwortet? Ich gehe davon aus, also Tobi wird sich die Aufnahme ja sicherlich auch anhören, wenn da für ihn noch Fragen offen sind, kann er es ja für nächste Woche nochmal ansprechen. Genau, und sonst packen wir es vielleicht nochmal drauf, ein andermal und machen vielleicht auch mal einen Workshop oder sowas zu dem Thema Krisen-PR. Da gehören nämlich genau solche Sachen auch rein. Und dann würde ich vorschlagen, wir kommen zum nächsten Thema, es sei denn, jemand hat nochmal eine Ergänzung hierzu. Gut. Dann wären wir beim ganz anderen Thema, was sehr technisches, rein hier für interne Sachen. Neuauflage der RT-Zugänge, das ist der Request-Tracker, also unser Helpdesk. Ich hatte mit dem Tobi schon zwei, dreimal hin und her gemailt dazu, dass er einen Request-Tracker-Zugang beantragt hatte, aber da ist irgendwie nichts zurückgekommen. Ich habe gesagt, wir warten jetzt mal, wie das aussieht mit der neuen Berufung, in Anführungsstrichen, von stellvertretenden Pressesprechern und würde dann den Arndt nochmal anschreiben, dass er da die Zugänge zu macht. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Britta ist. Hast du schon den Daten... die Datenschutzerklärung abgegeben, die Daten... Nee. Okay, dann müsstest du quasi nochmal auch so eine Schulung machen. Mhm, okay. Die gibt es derweil in drei Bundesländern und sind regelmäßig, also du kannst dir die nächste aussuchen. Das dauert dann abends 2,5 Stunden. Mache ich dann. Ja, und dann würde ich für den Tobi und den Nixus schon mal die Zugänge in Anführungsstrichen da beantragen, das übernehme ich dann und schreibe den Arndt dazu an. Christopher, du hast das schon gemacht gehabt, ne? Du warst schon mal bei so einer Datenschutzbelehrung dabei, glaube ich, oder? Wenn ich jetzt gefragt bin, ja, ich war dabei, es gab eigentlich, das hatte der Clemens mir gesagt, irgendwie Unklarheit, ob die schriftliche Erklärung angekommen ist, ist sie wohl nicht. Ich war jetzt 2 Tage weg, werde das prüfen, aber ich habe diese Belehrung mitgemacht und im Zweifelsfall muss nur die schriftliche Sache nochmal nachgeschickt werden, aber ich habe sie definitiv mitgemacht. Okay. Du kannst die Seiten 1 und 5 auch scannen und per Mail schicken, dann sind die auf jeden Fall auch per dortigem Request-Tracker und eben Ticket bei denen angekommen und dann können sie sich auch nicht mehr darauf ausreden, dass irgendwas nicht vorliegt. Wenn er sie geschickt hat, er musste sie ja unterschreiben, die Seiten 1 und 5. Und deswegen muss man sie einmal an unseren Landesvorstand in NRW schicken am besten und einmal an die Flugstraße in Berlin. Das ist ja völlig egal. Wenn er das schon gemacht hat und auch nochmal macht, mit dieser Mail hat er damit die Sicherheit, dass die das vorliegen haben, auch unabhängig jetzt von dem Unterschriebenen und dann kann der Request-Tracker eingerückt werden. Ich bin jetzt, wie gesagt, 2 Tage weg gewesen. Am Wochenende war ich auch nur piratenmäßig unterwegs, wie manche wissen, in Düsseldorf und in Essen. Ich werde mich morgen drum kümmern und vorher muss ich jetzt nicht irgendwie freigeschaltet werden. Wir können das, wenn Uwe sich darum kümmert, Ende der Woche machen. Dann, denke ich, ist das geregelt. Alles klar. Gut, dann haben wir das Gleiche. Ich habe es einfach mal hier so reingeschrieben, auch mit Neuauflage der Zipgate-Umleitung. Es ist ja so, der Landesverband hat eine Telefonnummer in Düsseldorf. Das ist die in Anführungsstrichen Pressenummer der Piratenpartei. Die ist umgeleitet meistens auf die Handys von den Leuten, die sich darum kümmern. Das ist zurzeit meines Wissens, bin ich das, die Chrissy, und das ist der Ralf. Aber dann mit PH? Nee, mit F, glaube ich. Mit F doch, ja? Okay, warum war eben dann PH drin? Dann war das eben der Fehler. Ich habe mich selber jetzt schon ein bisschen... Okay, wenn du... Im Moment ist es ja so, dass die Presse uns wenig von selber anruft. Insofern sind wir da jetzt nicht übermäßig gefordert. Ich sehe da aber kein Problem, auch Britta und den Nexus mit reinzunehmen. Das muss allerdings jetzt auch ja nicht von heute auf morgen geschehen. Da denke ich, da sollten wir uns erst noch mal ein bisschen abstimmen, wann wer Zeit hat oder so, und das dann durchaus noch mal verschieben auf die Zeit, was weiß ich, wenn die Wahlkampfzentrale da ist und vielleicht der ein oder andere Anruf mehr reinkommt. Ja, also rein technisch ist das ein Aufwand. Ich brauche bloß die Rufnummern, wohin es umgeleitet werden kann, und dann kann ich dir nochmal zeigen, wie das da bei diesem Zipgate-Team funktioniert. Dann kann man halt auch sagen, okay, ich bin jetzt zu der und der Zeit erreichbar über das Handy und dann bin ich über das Festnetz erreichbar, oder ich klinke mich mal aus, bin nicht erreichbar und Ähnliches. Das kann ich dir aber dann mal in Ruhe erklären. Okay, dann vertagen wir das nochmal. Ich denke, da hat von euch beiden auch keiner was gegen, oder? Ich kann euch beide aber schon mal eintragen. Das ist kein Thema. Ich brauche bloß die Telefonnummer, wo es hin umgeleitet werden soll. Ja, ich denke, da machen wir dann lieber nochmal ein extra Gespräch, vielleicht auch für den Fall, was ist da, wenn da einer anruft und wie gehen wir da vor? Ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen einspielen und machen da mal so ein eigenes Sting zu, oder? Ist das in Ordnung? Ja, bitte. Ja, ja, bitte ich auch drum, wenn das jetzt dich nicht überfordert oder diejenigen, die telefonnummernmäßig eingetragen sind, würde ich sagen, setzen wir uns nochmal zusammen und klären, wann, wie, wer auch unsere Telefonnummern da reinkommen. Gut, so machen wir's. Dann zum nächsten Punkt. Aktuelle Aufgaben bezüglich Landesliste habe ich nochmal drin gelassen, denn wir hatten besprochen, dass die Listenkandidaten auf die NRW-Seite kommen, zumindest die ersten 10 mit Bild. Dazu hatte ich mit dem Paki auch mal gesprochen. Wir haben jetzt gemerkt, es gibt irgendwie auch mit dem Theme noch 1-2 Probleme, nicht nur im Mobile. Das Problem ist behoben vorerst. Es gibt aber auch noch Probleme, dass manche Sachen irgendwo verschwinden unter anderen, und vielleicht müssen wir da nochmal ein Update fahren. Ich werde mich da mal drum kümmern. Und auch mit dem Paki nochmal abstimmen. Weiß jemand, was mit dem bundesweiten Kandidatenportal ist? Ja, also vor dem 23.02. wird das nicht entschieden, weil dann wird ja erst entschieden, wie das Design des Bundestagswahlkampfs aussieht. Also wird ungefähr auch Anfang des Monats eventuell online. Okay. Ja, dann im Moment ist es so, oben auf der Seite ist ja noch verlinkt zum Wiki, wo die Leute erkennbar sind. Und ich denke, dann hat es auch Zeit. Und wenn ich mich mit Paki abstimme und wir die ersten 10 bei uns mal mit drauf tun, dann stört es keinen. Und sonst warten wir mal ab, wie das Bundestagswahlkandidatenportal von Bundesseite her wird. Deswegen direkte Frage an wer betreut denn die Webseite vom Landesverband? Auch die Seite mit den Listenkandidaten? vom Landesverband. Die Seite betreut die AGÖA. Da haben einige Leute, ich unter anderem und der Paki, einen Admin-Zugang. Es gab mal eine AG-Website, die das Ganze gestartet hatte vor ungefähr einem Jahr. Und es gibt Leute aus der AG-Technik, die im Zweifelsfall, falls dort auf einer tieferen Ebene, was zum Beispiel auch für ein Update Themes notwendig ist, einen FTP-Zugang bereitstellen können, um dort ein neues Theme oder sowas zu uploaden. Da würde ich mich dann aber gegebenenfalls auch direkt an die AG-Technik mal wenden, dass wir das tun können. Nein, weil ich wollte nur sagen, ich hatte es dem Harald jetzt schon mehrmals gesagt, die Seite, wenn ihr auf unserer Seite, habt ihr oben den Button unsere Landesliste. Dort wird verlinkt auf den Beitrag von meiner Zagen. So, dort stehen immer noch die 32 Kandidaten drauf, obwohl wir in der Zwischenzeit eine korrigierte Landesliste haben. Oh, das ist gut, dann müsste bitte jemand hingehen und das in der auf dieser Wiki-Seite ändern. Deswegen war jetzt meine Frage, ob ihr eigentlich Hilfe braucht. Ich sag jetzt mal in der Betreuung der reinen WordPress-Seiten, weil dann könnte ich, wenn ihr es gerne möchtet, mich mit anbieten, sodass solche kurzfristigen Änderungen auch schnell erledigt werden können, weil ich finde es eher, ja. Ja, also auf WordPress-Ebene ist es ja so, da ist ja im Moment nur die Verlinkung drin. Das heißt, wir bräuchten jetzt jemanden, der sich quasi der Änderung auf die 28 Leute auf der Wiki-Seite dazu bereit erklärt. Nein, nicht Wiki-Seite. In der Wiki-Seite ist es geändert. Auf der Portalseite ist es falsch. Du gehst auf oben unsere Landesliste und landest auf dem Beitrag von meiner Zagen. Dort sind 32 Namen. Auf dem Beitrag noch selber. Gut, das war natürlich die Frage. Das war natürlich damals der Beitrag. Und wenn da die Leute noch stehen, das ist eine gute Frage, ob wir das überhaupt ändern können oder ob wir dann da einen Änderungshinweis hinmachen müssen. Ich glaube, dann würde ich das da ändern wollen und einen Hinweis dazu machen, dass die Seite geupdatet wurde nach einer Neuauszählung der Stimmen. Das ist aber ein guter Hinweis und dann werde ich diesen Beitrag ändern. So, und die Frage ist, ob ihr halt mit dieser Erstellung von, ich sag mal, den Kandidatenseiten oder sonst was Hilfe braucht, weil auch Paki ist ja eigentlich recht häufig eingebunden. Oder wie viele Leute jetzt für zusätzliche Seitenerstellung oder was auch immer zuständig sind? Das ist so, wir haben Beiträge zu fliegen. Das ist richtig, wir haben auch schon dazu aufgerufen, ob es Leute gibt, die uns dabei helfen. Wenn du sagst, du bist sehr fit irgendwie in WordPress und bist da in der Lage, auch Sachen zu ändern und kannst es ganz gut, dann würde ich mich da über eine Mitarbeit freuen. Jetzt werde ich nochmal genau reinschauen. Hast du nächste Woche dann Zeit, dann würde ich nämlich das für nächste Woche nochmal auf die Tagesordnung setzen und bis dahin nochmal genau schauen, wer hat da zurzeit Zugriff. Die Leute nochmal abfragen, wie viel Zeit habt ihr denn da und dann könntest du gegebenenfalls dann auch damit reinkommen und einer der Leute sein, die dann vielleicht die Sachen ändern können. Kannst, wie gesagt, könnt ihr gerne besprechen. Dann würde ich mich freuen über einen kurzen Protokollhinweis, dass wir das nächste Woche nochmal aufnehmen mit weiteren Bearbeitern für die WordPress-Seite des Landesverbandes. Und ihr solltet den Link schnell ändern, weil das ist ja nur ein Klick im Portal, weil der Banner ist ja so groß oben. Genau, der Banner ist jetzt die Frage, wenn man auf den Banner klickt, dann kommt man ja auf... Nein, du kommst auf den Beitrag von meiner Zagen noch immer. Okay, dann hat das mal jemand geändert. Eigentlich sollte man da aufs Wiki kommen. Alles klar. Ja. Dann ändere ich nur das aufs Wiki und... weil anfangs war da nämlich das Wiki dran verlinkt. Gut, aber das habe ich notiert. Dann, nächster Punkt. Neuanteilung Social Media Accounts. Britta fragt nochmal nach wegen Facebook. Paki ist da drin, ich bin glaube ich drin, Steff macht da auf Facebook viel. Ich würde vorschlagen, dass er dann auch den Zugang bekommt und Facebook und Google Plus. Eine Einladung für das Google Plus Ding bräuchtest du allerdings eine Google E-Mail-Adresse. Ja, okay. Google Plus bin ich noch gar nicht drin, aber es wird ja kein Hexenwerk sein. Nee, ist auch nicht so anders im Endeffekt. Ist relativ einfach alles und ich würde dich dann dazu einladen. Ich glaube, auf Facebook geht das auch nur mit einer Einladung. Das heißt, du brauchst auch selber einen Facebook-Account. Den habe ich, ja. Okay, und dann kannst du dort auch Admin werden. Soll ich dich kurz einladen? Oh ja. Ja, das wäre doch super. Was ist denn mit Identica? Das ist eine gute Frage. Können wir direkt dazu nehmen als neuen Punkt. Moment. Identica, weiß ich nicht, wer da im Moment den Zugang hat. Ist hier jemand da, der Identica-Zugang für die Piraten NRW hat? Okay, dann müssen wir das klären, wer das hat, und klären auch mal, ob da Sachen parallel gepostet werden zum jetzigen Twitter-Account. Ich habe auch Twitter nochmal dazu geschrieben hier unten. Denn ich bräuchte auch einen Zugang zu dem Twitter. Ich setze manchmal ja PMs dann auf die eigene Seite oder auch auf Facebook, und normal werden die auch getwittert. Ich glaube, der Bernd hat da einen Zugang, die Chrissy. Ich glaube auch noch ein paar Leute aus der Fraktion. Aber da werde ich mich selber darum kümmern, dass mir da auch einer mal das Twitter-Passwort in Anführungsstrichen mitteilt. Und das könnten dann Britta und Nixus auch bekommen. Gibt es jemanden hier im Channel gerade, der einen Twitter-Zugang hat für die Piraten NRW? Okay, dann werde ich das nochmal klären. Also ich weiß, dass Bernd Pirat einen hat, Tobi hat einen. Gut, dann werde ich das auch klären und anregen, dass wir da auch mit drauf kommen dann. Okay. Beziehungsweise da auch den Zugang haben, um dann halt solche Sachen wie PMs etc. dann da auch direkt mit zu publizieren. So, ein paar Punkte aus dem RT. Es gab letzte Woche oder vor zwei Wochen den Punkt, dass es einen doppelten Facebook-Account gibt. Da wollte der Paki nachfragen, der ist jetzt aber nicht da, der hatte sich eben für heute abgemeldet, deswegen würde ich sagen, das vertagen wir auf nächste Woche. Dann gibt es ein Ticket, das habe ich zur Info mal hier reingesetzt, das ist gewesen vom Thomas Küpper, Sozialpiraten, Aktionen und Themen in Richtung Bundestagswahl, einfach mal die beiden Pads verlinkt, kann man sich mal anschauen. Dann gibt es eine Anfrage von der Uni Düsseldorf. Ich habe sie hier mal komplett reinkopiert. Fängt an mit: Ich studiere Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Im Rahmen einer Forschungsarbeit zu der Piratenpartei benötige ich Dokumente zum Thema Einbindung der Basis, Basisdemokratie im Allgemeinen und Transparenz. Gibt es zu diesen Bereichen Dokumente, die man nicht über das Internet abrufen kann? Falls ja, wüsste ich gerne, ob Zugriff zu diesen Dokumenten möglich ist. Ich würde dem zurückschreiben jetzt und den gegebenenfalls hinweisen darauf, dass er sich für das Forum anmelden kann, beziehungsweise für die Mailinglisten, und gegebenenfalls auch dafür, dass er Pad-Zugriff beantragen kann auf das eine oder andere Pad, weil die ja auch nicht unbedingt, weil die zwar öffentlich sind, aber man das gar nicht weiß, es gibt. Und das heißt, ich schreibe dem einfach eine Mail. Ganz kurz, Britta, likest du schon unsere Facebook-Page? Gute Frage. Warte, ich guck mal. Weil sonst kann ich dich nicht zum Admin machen. Genau, das muss man leider liken dafür. Wie komme ich überhaupt auf die Facebook-Page? Ich habe die noch nicht entdeckt. Vielleicht kann die jemand verlinken kurz. Im Chat oder im Chat wäre gut. Im Chat wäre gut. Gut, dann kommen wir zu den sonstigen Themen. Da sind die nächsten drei Themen sehr eng miteinander verbunden. Und zwar gab es einmal ja die Anregung aus den letzten Wochen schon, ein Landesverband, Kreisverband Pressetreffen zu machen, beziehungsweise nicht nur Kreisverbandspressetreffen, sondern im Prinzip ein Treffen der Landespresse und allen Regionalpresse-Piraten in NRW. Ich hatte dazu mit dem Dieter McDavid gesprochen, der mal angefangen hatte, auch zu koordinieren und zu schauen, wer ist da alles in den Kreisen und in den Regionen aktiv, auch mal abzugleichen im Vergleich mit denen, die auf der Seite tatsächlich stehen. Wenn wir da eine Liste haben, würde ich sagen, dann kann man die mal alle anschreiben. Und ich hatte es, glaube ich, in der vorletzten Sitzung schon mal gesagt, vielleicht geplant für irgendwie sowas wie Mitte, Ende März, dann mal ein Treffen zu machen. Da bietet sich an, das zu machen dann in der Wahlkampfzentrale, weil wir da wahrscheinlich auch Platz genug haben, um mit den Leuten vielleicht so einen Schulungstag mal zu machen. Und das heißt, ja, vielleicht Richtung Ende März oder Anfang April, dann wird das dann alle Pressepiraten aus NRW mal zusammenkommen und einen Erfahrungsaustausch machen in beide Richtungen, einfach sich ein bisschen vernetzen und das ein oder andere da auch mal abgemacht werden kann, wie man da eine Zusammenarbeit Richtung Bundestagswahl hinbekommt. Ähnlicher Punkt ist die Überlegung gewesen von der Chrissy, so einen Tag der offenen ÖA zu machen, wo man auch weitere Leute, ich sag mal, engagiert, sich in der Pressearbeit mit zu beteiligen. Dazu hat jetzt jemand geschrieben, Britta möchte die Gruppe Bundestagswahl Agenda NRW vorstellen, die sich auf dem TDPA gegründet hat. Dann würde ich mich freuen. Ja, würde ich ganz gerne kurz machen. Wir hatten heute auch nochmal ein Treffen dazu. Und zwar haben wir uns auf dem TDPA als Gruppe kurz zusammengefunden. Und das Ziel war zum einen zu überlegen, wie wir den Wahlkampf in NRW ausrichten möchten und welche Zielgruppe wir uns da vorstellen und wie wir diese Zielgruppe ansprechen wollen. Haben uns eben, wie gesagt, auf dem TDPA da schon zusammengesetzt, sind da der Meinung gewesen, dass wir uns gerne im Wahlkampf NRW zumindest auf die Kernthemen konzentrieren wollen, was nicht heißt, dass wir alles andere ausschließen, aber dass wir uns darauf halt konzentrieren möchten, weil unsere Zielgruppenanalyse von der letzten Landtagswahl hatte halt gezeigt, dass wir einmal die Stammwähler haben, die halt jung und netzaffin sind, die wir auf jeden Fall auch bewahren wollen und darüber hinaus halt Nichtwähler noch ansprechen wollen, junge Wähler und so weiter, die halt am ehesten unser Potenzial sind. Da haben wir halt so ein paar Sachen überlegt, wie wir die ansprechen können und wie wir die auch vielleicht einbeziehen können in unseren Wahlkampf. Da sind wir im Moment auch noch dabei, so ein bisschen Ideen zu sammeln, haben heute noch mal ein Brainstorming gemacht. Wir wollen zum einen Wähler fragen, was sie sich von uns wünschen und das halt auch in unseren Wahlkampf mit einfließen lassen. Wir hatten die Idee, dass wir mit den AGs und AKs Podcasts machen zu den Wahlkampfthemen zum einen und dann auch so Battle-Podcasts machen, wo wir im Prinzip ja eine Situation am Infostand nachspielen, so à la, was ist denn eigentlich das BGE und wofür brauchen wir das eigentlich? Da einfach dann auch mal Fragen in diesem Podcast stellen, die wir von den Bürgern erwarten, würden dann auch sammeln, was an Fragen von Bürgern kommt und das in solchen Podcasts dann halt klären, ist für manch einen handlicher, als wenn man das auf solchen Cards macht. Darüber hinaus ist es halt mit dem Podcast auch noch mal ein Stück barrierefreier. Ja, dann wollen wir gerne die Bürger fragen, wie die sich so unsere Worte, die wir selbst eigentlich auch noch nicht so ganz klar definiert haben, wie zum Beispiel Transparenz oder Privatsphäre, wie die das definieren und einfach auch so ein bisschen denen klarzumachen, dass wir da, dass es halt nicht so ganz einfach ist, da eine Definition für zu finden. Darüber hinaus ist am letzten Sonntag auf dem Listenkandidatentreffen vom PAKI eine Umfrage gestartet worden bei den Listenkandidaten, welche Themenschwerpunkte die für sich selber sehen und welche die besetzen können, damit wir da ganz gezielt im Bundestagswahlkampf mit den Kandidaten Infostände auch besetzen können, Themen besetzen können, Aktionen mit denen machen können und dann halt gezielt die Listenkandidaten dann zu solchen Aktionen einladen können und dann nicht irgendein Kandidat zu einer Aktion hinkommt, die eigentlich nicht zu seinen Themenschwerpunkten passen. Darüber hinaus wollen wir dann noch, weil wir auch damit rechnen, dass an den Infoständen gefragt wird, was denn die Piraten bislang überhaupt so gemacht haben. Man hört ja nichts von denen, kriegt man ja immer wieder mal gesagt. Da möchten wir das gerne auch mal sammeln und auch nochmal wirklich zusammentragen. Da gibt es ja zum einen schon die schöne Internetseite Piraten wirken. Darüber hinaus möchten wir uns bei den Fraktionen selber nochmal informieren und auch allgemein bei den Piraten nachfragen, wo wir denn eigentlich sehen, dass wir schon was erreicht haben und woran gerade auch noch gearbeitet wird und was auch noch erreicht werden soll. Ja, ich glaube, das war es jetzt so im Groben. Ja, vielleicht dazu, weil das sehr detailliert war und viele Sachen schaust du hinterher nochmal über das Protokoll drüber und ergänzt vielleicht den einen oder anderen Punkt einfach dazu. Das finde ich richtig und finde ich gut. Neben dieser Seite Piraten wirken gibt auch irgendwo eine Wiki-Seite mit Erfolgen der Piraten. Und das, was dort dann auf diesem Tag der offenen ÖA passiert, könnte man natürlich auch vielleicht dann hinterher unterstützen und wirklich auch nochmal dann auf eine Seite packen und dann in Richtung nicht nur der Pressepiraten, sondern vor allen Dingen, weil das ja auch, was du gesagt hast, ein bisschen darüber hinausging, in Richtung der ganzen KVs dann und regionalen Piraten zu den Stammtischen schicken. Ja, also wir werden zu dieser Gruppe, die sich da gegründet hat, wird jetzt auch eine Wiki-Seite erstellt. Das wird eine Unterseite zur Berti-Wiki-Seite, damit die auch einigermaßen leicht zu finden sein wird. Und wenn jemand von euch noch Lust, Zeit hat, Ideen hat, herzlich gerne. Wir freuen uns über jeden, der sich da produktiv einbringen möchte. Britta? Ja? Nur zu deiner Info, weil du eben das Piratenwirken ansprachst. Da ist im Moment eine riesen Bundeskampagne geplant, auch mit Flyern und so weiter und so fort. Da solltest du dich eventuell dann auch mit den Leuten kurz schließen. Also nicht, dass die Seite nachher aufgehoben wird, aber da laufen schon Gespräche. Der Harald beißt da schon ein paar Infos mehr. Ja, Harald war heute eigentlich auch dabei. Okay, denn es gibt auch noch einen dritten Punkt, der quasi auch genau in dieses Themenfeld reinpasst. Es ist nämlich die Sache, dass ich mit dem Lukas am Wochenende am Sonntag in Essen gesprochen habe und der hatte vor einiger Zeit mal Vorträge gehalten. Später hat dann die Chrissy davon auch, glaube ich, zwei übernommen oder sowas in Richtung, wir stellen das Thema PM-Schreiben, wie funktioniert eigentlich die Pressearbeit auf lokalen Stammtischen oder auf lokalen Situationen, die extra dafür quasi zur Einladung gestellt wurden, mal vor. Und Lukas will das auch weitermachen, vielleicht auch dann Chrissy oder die beiden zusammen oder zumindest irgendwie mit uns zusammen. Und ich denke, das ist auch ein Punkt ähnlich dieses Treffens mit den Pressepiraten, dann auch vor Ort weiter solche Vorträge machen zu können. Dazu gibt es dieses PDF, das war, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal auch hier im Pad verlinkt. Ich habe es da nochmal mit reingepackt und das ist mit ihm abgesprochen, dass das auch weitergeht. Das heißt, da wird man dann vielleicht auch so eine Situation aufbauen, dass man es irgendwo im Wiki auf der Seite irgendwo verlinkt, sich die Kreise anmelden können und da auch so eine Art Rundreiseplan oder sowas gemacht wird. Wie es genau dann aussieht, weiß ich auch noch nicht, aber ich denke, da werden wir uns koordinieren. Dazu kam dann in der letzten Woche auch die Überlegung, die Direktkandidaten miteinander zu vernetzen und das auch seitens der Öffentlichkeitsarbeit irgendwie zu begleiten. Das ist natürlich eine Sache, die ja Aufgabe von allen ist, ob das der Vorstand ist, ob das irgendwie vielleicht die AG Events ist, die da gefragt ist, nochmal auch eine Veranstaltung zu machen mit allen. Wir haben es nochmal verschoben auf die in Anführungsstrichen nächste Woche, die ist jetzt schon wieder heute. Gibt es da jemanden, der dazu noch in Anführungsstrichen mehr weiß? Vielleicht Harald, ist da was geplant in Richtung, wenn die Wahlkampfzentrale steht und alle gewählt sind, dass wir die mal einladen? Ja, auf jeden Fall. Und im Moment, wie gesagt, sind wir bei den organisatorischen Dingen, damit das alles funktioniert. Wird also jetzt eine heiße Woche noch mit Vorbereitung für die ganze Möbeltransportgeschichte und Anmeldung, Telefon und Datenleitungen und sonstigen Zip und Zap. Und dann wird also am Wochenende Freitag transportiert. Hoffentlich kriegen wir das dann zwischen 15 und 20 Uhr über die Bühne. Ansonsten zur Not halt Samstagmorgen noch verlängern, aber wäre mir am liebsten, wenn wir es so über die Bühne kriegen, weil ja am Wochenende in Eisenach die Fortsetzung der bundesweiten Diskussionen passieren wird. Da möchte ich natürlich gerne hin, um unsere Meinung dort auch mit einzubringen. Und ja, dann wird also spätestens nach der Marina Kassel am 4. März sozusagen der Regelbetrieb dann in der Berti beginnen. Und auch dafür wird natürlich noch weiter per Mail und so weiter aufgerufen, wer auch am Anfang schon mit vor Ort sein möchte. Und dann werden wir alles Mögliche dort sozusagen diskutieren. Natürlich auch die Kandidaten, die noch nicht da waren und natürlich auch alle mal gemeinsam einladen und auch dort die Teambildungsmaßnahmen fortsetzen. Und wie gesagt, etliche Schulungsmaßnahmen geplant. Da sind sowohl Andreas Mertens, der Jens Ballerstedt, der Lukas Maltes mit aktiv, bereiten Dinge vor und wollen da eben sehr, wie nennt sich das, barrierefrei die Schulungen so aufbauen, dass also jeder Pirat auf seine Art sich die Schulung abholen kann, sei es im Selbstlernmodus oder beim Real-Life-Treffen oder im Mumble, wo auch immer. Ja, vielleicht können wir da auch das noch kurz ein bisschen ergänzen mit den Punkten hier im Pad ab Zeile 139. Denn so schnell habe ich es jetzt nicht mehr geschafft, damit reinzuschreiben. Und die Andrea ist auch einen kurzen Moment mal raus. Ja, mache ich gleich, kein Thema. Das ist nett. Danke, ich hatte nämlich auch den Anfang irgendwie verpasst. Gut, und dann kommt noch ein Nachtrag von letztem Mal. Mitglieder ist der AGÖA aktualisieren. Da hatte oder wollte, glaube ich, der Holarius sich mal drum kümmern und mal nachschauen, wer war eigentlich die letzten 4-5 Sitzungen gar nicht da. Das vertagen wir dann nochmal auf die nächste Woche. Oder ist er da? Nee. Nee. Ja, der hat aber vorhin auch geschrieben, dass er heute nicht kann. Okay. Ich hatte mal darum gebeten, beim letzten Mal, glaube ich, ob es möglich wäre, überhaupt eine Liste zu haben der jetzt aktuellen Mitglieder. Genau, aber das würde das Gleiche bei rauskommen, weil die jetzt aktuellen würden im Zweifelsfall auf der Wiki-Seite stehen. Die jetzt noch nicht eingetragen sind, könnten natürlich nachgetragen werden zentral, wenn das jemand übernehmen mag, sonst sich vielleicht selber eintragen auf der Wiki-Seite der AGÖA. Zumindest können wir das aktualisieren. Das hatte ich, glaube ich, hier irgendwo auch reingeschrieben. Wenn nicht, ich hatte es mir zumindest selber aufgeschrieben, dass da noch offen ist, auch die Webseite zu ändern. Die NRW-Webseite mit den neuen stellvertretenden Pressesprechern. Und das können wir natürlich auch auf der Wiki-Seite dann machen. Und ich denke, wenn der Holarius vielleicht das nächste Mal dabei ist, dass wir dann da auch nochmal das genau festzurren, wer ist da alles dabei und wer nicht. Dann sehe ich hier was im Chat gerade. Achso, nee, das hat nichts mit uns zu tun. Okay, dann weiterer Werdegang zum Thema. Offener Brief, 30-Stunden-Woche fordern. Arbeitszeitverkürzung, nie wieder Vollbeschäftigung, Widerspruch dazu, Bochumer Beschlüsse. Weiß ich jetzt nicht, wer es draufgepackt hat. Mag dazu jemand was sagen? Ja, so, das Thema war ja auch auf dem TPA schon das Thema. Da sollte irgendwo diese Woche oder ein Treffen stattfinden, wie jetzt damit weiter umgegangen wird und was da jetzt im gemeinsamen Konsens tatsächlich passiert. Und die Frage ist, was passiert jetzt wirklich? Ja, ich glaube, da gab es, also zumindest habe ich es gesehen. Ich weiß ja nicht, wer das alles abonniert hat. Es gibt die 20-Piraten-Liste der Leute aus dem Landtag. Und da gibt es eine sehr oder recht lange Erklärung von Joachim Paul zu diesem Thema. Und ich glaube auch den einen oder anderen Antwort. Ich weiß nicht, ob darauf jetzt nochmal was folgt, ob quasi der Joachim diese Erklärung auch nochmal irgendwo bei sich verblockt. Zumindest ist dazu eine Äußerung da. Also wenn du magst, schau mal auf diese 20-Piraten-Liste. Ja, nur wie gesagt, ich habe jetzt nicht auf die 20 Piraten geguckt, sondern es geht einfach darum, dass ich ja auch bei den politischen Aschermittwoch-Gesprächen darauf angesprochen sind. Wir mit definitiv ja auch am 1.5. mit den ganzen Gewerkschaften zusammenkommen und bis dahin sollte eine ganz klare Position da sein. So, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gelesen, ehrlich gesagt, weil ich davon ausgegangen bin, dass irgendwas auf unserer Seite bzw. auf dem Fraktionsblock kommt. Okay, vielleicht sind die tatsächlich noch in der Diskussion, weil das gestern abends oder gestern zumindest auf diese Seite kam. Es gibt, glaube ich, dazu eine Stellungnahme, die mal rausgegangen ist von Ingo. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, die hast du auch gesehen oder gepostet, dass es eine persönliche Erklärung von ihm war und sich bezog auf eine gewisse Zeit voran, also nicht die Meinung der Fraktion ist und auch nicht die Meinung irgendwo des Landesverbandes ist. Und nur das Thema ist ja, dass diese Liste weiterhin verteilt wird, wo er als Piratenfraktionsvorsitzender mit und die anderen mit ihrer Tätigkeit als Piratenfraktion verteilt wird. So, und dann müsste das ja runtergenommen werden, sondern als Privatmeinung oder was auch immer dargestellt werden. Weißt du, was ich meine? Er hat das als Piratenfraktionsvorsitzender unterschrieben und er muss dafür gerade stehen. Und in der Fraktion wird das gerade geklärt, wie sie das veröffentlichen. Und der Landesverband kann dazu Stellung nehmen, muss es aber nicht. Ja, ja. Also abwarten und weiter beobachten. Das war alles. Okay, dann haben wir nochmal, sehe ich hier, Medienportale. Das ist das, was du eben, bevor die Sitzung angefangen hat, angesprochen hast. Das ist das, was in Entwicklung ist, von Berlin/Thüringen und Bayern. Vielen Dank für die Links. Ich werde die mal mir anschauen und vielleicht nehmen wir das auch dann nochmal in die nächste Woche mit rein. Um dann zu schauen, müssen wir uns damit direkt einbringen oder planen die schon für uns so weit mit, dass man da was Gutes benutzen kann. Wie gesagt, dazu werde ich den Bernd aus Thüringen mal kontaktieren. Ja, und das andere ist der Philipp Plätzchen, den kennt ja auch jeder. Genau, den habe ich auch persönlich kennengelernt in Bochum. Hm? So, nur wie gesagt, es ist ja eigentlich geplant, daraus jetzt ein einheitliches zu machen, wie gesagt, und das sind jetzt so die Beta-Phasen, weil sie halt das andere ist ja schon eine Nummer zu groß. Deswegen, die brauchen irgendwie Input, so, was müsste eigentlich alles rein, dass die Leute das mal durchtesten, wie man sich als Pressevertreter vorkommt, wenn man auf so ein Portal kommt. So, und das sind halt damit nachher zum Bundestagswahlkampf eine Plattform da ist, so, wo alle Daten abgerufen werden können als Pressevertreter und. Okay. Ja, ich werde es klären, wie weit das auch dann genau, nämlich für externe, sprich Medienvertreter ist oder ob das erstmal was ist für uns intern oder ob es da einen externen und internen Bereich gibt. Ich mache mich da mal schlau und dann haben wir es nächste Woche nochmal drin und wenn da quasi da der Bedarf ist, dass wir da auch spezielle Forderungen von uns aus äußern, dann können wir das nämlich als Punkt dann mal diskutieren und ich habe schon ein bisschen mehr Input, wie es genau aussehen soll. Gut, dann frage ich nochmal in die Runde. Oder nee, ich habe eine Sache eben tatsächlich übersprungen in Zeile 151. Und der Harry ist heute auch da. Das ist nämlich gewesen der Bericht. Du hattest mal davon gesprochen, dass ihr von euren Crew-Treffen Sachen an die Presse gibt und das eine Sache ist, die ganz gut funktioniert. Ja, schönen guten Abend zusammen. Magst du da ein bisschen was zu sagen? Ich würde auf alle Fälle hoffen, dass du das, ich sag mal, zumindest immer auch im Kopf behältst und vielleicht dann auch vorstellen könntest, auf so einem KV, LV Event, wo wir uns dann mal mit allen Presseleuten treffen. Ja, gerne. Das ist im Prinzip kein Problem. Ich will aber erstmal zeigen, worum es mir eigentlich geht. Ich bin vor ungefähr 8-9 Monaten zu den Piraten gekommen und das Erste, was ich halt festgestellt habe, ist, dass die mediale Präsenz nicht sehr groß war. Und im Zuge meiner Einarbeitung in das System der Piraten und der Bildung einer Crew hier im Rhein-Erft-Kreis in der Stadt Brühl, habe ich mir überlegt, wie kann man eigentlich am besten Werbung machen in den Medien. Und da kam mir die Idee, eine Einladung zu schreiben, so wie ich es von Attac kenne, bei denen ich auch schon seit 4 Jahren tätig bin. Und ich habe mal ein Pad ins Mumble reingeschmissen. Das ist die Pad Nummer 5. Das kann ich mal ganz kurz erläutern, damit ihr eigentlich versteht, wie wir das hier in Brühl machen und warum das eventuell so oder nicht eventuell, sondern auf jeden Fall so erfolgreich ist. Harry, das Pad müsstest du bitte noch auf Public stellen, wenn wir reingucken sollen. Mache ich. Kleinen Moment. So, es müsste jetzt auf Public eingestellt sein. Das ist immer dann dieser sogenannte Vorführeffekt. Wenn man in das Pad reingeht, dann sieht man am Anfang eine Themenauflistung. Kleinen Moment, ich muss hier ganz kurz was einstellen. Dann grätsche ich noch mal kurz rein. Dürfen wir das Pad für unser Protokoll verlinken? Gerne. Ich habe es schon gemacht oben in Zeile 154. Okay. Also man sieht quasi von Zeile 3 bis Zeile 6 erstmal den ganz normalen offiziellen Teil Einladung, Nennung des Tages und Nennung des Ortes. Danach ab Zeile 7 sieht man eine Auflistung der Tagesordnungspunkte. Das ist auch alles sehr bekannt. Zusätzlich zu den Tagesordnungspunkten bringen wir in unserer Einladung immer eine terminelle Nennung der kommenden Ereignisse. Das können sein Veranstaltungen der Piraten, das können aber auch allgemeinpolitische Veranstaltungen sein oder auch Veranstaltungen, die für eine Kommune sehr wichtig sind. Wie zum Beispiel, wenn ein bestimmter gemeinnütziger Verein eine Veranstaltung hat. Jetzt kommen wir eigentlich zu den wichtigeren Dingen. Das ist ab Zeile 18. Da sieht man den Begriff Gedanken des Monats und ich habe mir halt überlegt, wie kann man das die Piraten für die Leute und vor allen Dingen für die Presse interessant machen. Und am besten ist es, wenn man denen immer Schlagwörter oder Themen gibt. Das heißt, nicht nur die Tagesordnungspunkte werden als Themen von der Presse aufgenommen, sondern auch gegebenenfalls Gedanken, Einstellungen oder Statements, die man in diese Einladung mit reinbringt. Die Frage ist natürlich, wie strukturiert man das? Ich habe das strukturiert in 2 Themenbereiche, die da heißen Zeile 18, Gedanken des Monats. Dann eine Frage des Monats, das können dann Fragen sein, die zum Beispiel auf die Piraten bezogen sind. Wer sind die Piraten? Wo kommen sie her? Wie arbeitet ihr System oder wie funktioniert das System an sich? Oder es sind halt Fragen, die kommunalen Themen betreffen. Ab Zeile 28. Dann ab Zeile 37 sieht man den dritten Punkt, den sogenannten Diskussionspunkt. Da setze ich immer das Thema rein, was an diesem Crew-Treffen, und das können natürlich auch Ortsverbandstreffen oder andere Treffen kleinerer Gruppierungen sein, rein, damit die Presse, die entsprechenden Zeitungen einen Themenaufhänger haben. Es empfiehlt sich sehr oft, lokale Themen reinzubringen. Beim letzten Crew-Treffen hatten wir zum Beispiel die Einweihung eines Braunkohledenkmals, wo wir dieses Wochenende auch eine Demonstration und eine Mahnwache organisiert haben in Verbindung mit Attac und den Linken hier in Brühl. Etwas weiter unten ab Zeile 41 sieht man eine Auflistung von Webseiten, Piraten-Webseiten, die für die Leute sehr interessant sind, wo sie zum Beispiel sich über das Grundsatzprogramm informieren können. Sehr oft wird von den Piraten ja gesagt, die haben kein Programm. Ich bin dann immer jemand, der sagt, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Sicherlich haben wir ein Programm, es muss nur gezeigt werden. Dann natürlich unsere Wiki-Seite, wobei wir auch im Moment an der Blog-Seite am Arbeiten sind. Und was ich sehr wichtig halte, eine Verlinkung auf die Piratenzeitung, also auf Kompass. Dann ab Zeile 47 ist informatives politisches Web. Das ist eine Verlinkung oder eine Information von Verlinkungen von politischen Webseiten, die meiner Meinung nach sehr interessant sind, in Zusammenarbeit mit den Kommunen, in Zusammenarbeit mit den Piraten. Das wären zum Beispiel, wie jetzt aufgelistet, Netzwerk Bürgerbeteiligung, mehr Demokratie. Oder was ganz, ganz wichtig ist, weil diese Mail, die geht ja an die Bürger der entsprechenden Kommunen, eine Information, wann in diesen Kommunen die Ratssitzungen, die Hauptausschusssitzungen beziehungsweise die Ausschusssitzungen sind. Weil sehr viele Leute wissen es nicht, die wissen gar nicht, wie sie an die Information drankommen. Und ich habe schon gehört, dass viele Leute sich über die Brühler E-Mail informieren, was in der Brühler Stadtverwaltung los ist. Dann natürlich der Hinweis, dass wer an dieser Mail nicht beteiligt werden will, sich abmelden kann. Ab Zeile 61 habe ich mal ganz kurz ein Presseecho von der Rundschau und also der Kölnischen Rundschau und vom Kölner Stadtanzeiger angehängt. Jetzt liest sich dieses Presseecho natürlich relativ schnell. Kurze Sache. Ja, dieses ist relativ schnell und es ist sehr kurz gehalten, aber es hat einen Vorteil. Es gibt eine Erwähnung in den Medien und am Tag des Crew-Treffens gibt es nochmal einen Hinweis auf den Tagestermin. Das heißt, man steht zweimal in der Zeitung, für jeden lesbar, allerdings mit etwas Positiven. Und das Problem... Harry? Ja? Also, entschuldige, dass ich unterbreche und vielleicht erschlagen mich jetzt die anderen. Worüber verteilst du das? Geht das nur an eure Mailingliste oder... Also ein bisschen mehr über das Was, weil lesen können wir auch. Okay, Entschuldigung. Es ist so, ich habe eine Mailingliste erstellt und habe rumgemailt, wer daran interessiert ist, über Piraten Informationen zu bekommen. Der Grundstock der Mailingliste ist eine Mailingliste einer Bürgerinitiative. Die war ungefähr so bei 240 Mailadressen. Und ich habe mich dann mal umgehört auf den Verteilern der verschiedenen politischen und der verschiedenen politischen Organisationen, wo ich tätig bin, wie ATTAC, Netzwerk, Mehr Demokratie, Bürgerrechtsforum etc. pp. Und die waren alle sehr angetan, sich das mal anzuschauen. Und ich habe die in den E-Mail-Verteiler mit reingenommen. Und diese E-Mail geht, also die E-Mail-Adressen immer in BCC gesetzt, geht einmal im Monat raus. Und es ist eigentlich das beste Mittel für uns hier in Brühl, unsere Ideologien und Vorstellungen und auch unsere Arbeitsweisen rauszuschicken. Eine Mailingliste Brühl gibt es erst seit diesem Monat und ich werde bei der nächsten Einladung auf der normalen Mailliste eine Information rausgeben, dass es eine Mailingliste gibt. Wer sich da eintragen kann, wird sich dann halt da eintragen. Ansonsten ist es nur ein ganz normaler E-Mail-Adressen-Blog, der von uns benutzt wird, aber der gerne angenommen wird von den Bürgern. Okay, ja, vielen Dank für die Vorstellung. Das geht natürlich ein bisschen, wir haben ja sehr viele Pressethemen hier und vergessen das ein oder andere Mal so ein bisschen, dass wir als AG Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch direkt an unsere Mitglieder und auch an die Bürger kommunizieren können. Und das ist sicherlich ein spannender und guter Weg, da auch vielleicht auch schon Verteiler von anderen mal mit reinzunehmen, Gespräche zu führen, ob man das darf etc. Also ich würde mich freuen, wenn du es nochmal vorstellen könntest, dann auf so einem Pressetreffen auch, beziehungsweise Öffentlichkeitsarbeitstreffen mit mehr Piraten aus der ganzen, also aus den einzelnen Regionen von NRW. Wir haben es hier mal aufgenommen und verlinkt und ich frage mal in die Runde, hat da noch jemand Fragen an den Harry zu? Gut. Nicht alle durcheinander. Ich wollte nur mal zum Abschluss sagen, die Basis jeder Demokratie, die Basis jeder politischen Tätigkeit ist nun mal die Kommune. Und es ist eigentlich wichtig, dass jede, auch die kleinste Gruppierung versucht, positiv nach außen zu kommen. Und das ist halt unter anderem ein Arbeitsmittel. Ja, stimme ich dir zu. Danke. Okay, ich springe nochmal jetzt so zum Ende. Hier gibt es noch in Zeile 171 Zugang zum Pad. Ja, genau, das hatte ich gerade noch reingeschrieben. Es fehlen, glaube ich, ein paar Leuten noch der Zugang zum Pad, um selber eins aufzumachen bei einer PM. Das ist richtig. Magst du mal reinschreiben oder ich schreibe es kurz rein? Ich kontaktiere dazu mal den Achim. Ich weiß nämlich nicht, wer jetzt hier Adminrechte hat im Pressepad und habe gemerkt, ich habe selber keine. Ja, das wäre super. Gut, dann frage ich nochmal in die Runde. Gibt es noch Punkte, die wir jetzt nicht auf der Tagesordnung hatten, aber unbedingt heute noch angesprochen werden müssen? Eine ganz Kleinigkeit eigentlich. Ich hätte gerne von euch entsprechend, dass ihr euch Gedanken macht, was ihr eigentlich alle in der BT 149 haben möchtet. Weil ich gehe ja davon aus, dass ihr einen eigenen Bereich oder sonst was haben möchtet, ne? Also wie viele Leute da sind, wie viele Plätze ihr braucht, all diese Sachen. Das klingt so, als wäre mal der ständig ein Presseteam vor Ort. Ja, logisch. 24 Stunden hoffe ich doch, oder? Also Presseteam wird sicherlich in der heißen Wahlkampfphase vor Ort ständig gebraucht und ansonsten, denke ich mal, in der Vorfeldphase wird es sinnvolle punktuelle Dinge geben und was halt vergleichbar zur G2A vorgesehen werden soll, ist ein Besprechungsraum, der auch als Interviewraum genutzt werden kann und da geht es natürlich auch ein bisschen darum, dass die Kompetenz der AGÖA mit dabei ist, dich einzuholen nach aktuellen Erfahrungen. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe schon so ein paar Sachen dazu im Kopf. Wir haben ja auch ein Treffen nochmal mit dem Team von Harald. Und ich rufe aber alle auch jetzt nochmal dazu auf, sich Gedanken zu machen, vielleicht auch bis nächste Woche, wie sollte da quasi sowas aussehen, wie sollte der Pressebereich dazu aussehen, sich auch schon mal Gedanken zu machen, wer möchte und wer kann dort vor Ort auch mitarbeiten, ähnlich wie das in Essen in der G2A war. Und dann sprechen wir da nochmal drüber. Das würde ich dann bitten, auch entweder einfach mal an Presse-Ad zu schicken, diese Ideen, beziehungsweise dann einfach beim nächsten Mal auch nochmal hier mit reinzubringen. Dann packen wir diesen Punkt dann nämlich auch nochmal mit rein und nehmen das Thema nächste Woche nochmal auf. Und wer Freitag vor dem Düsseldorfer Stammtisch ein wenig Muskelarbeit machen will oder auf Rollen etwas schieben will, der möge sich bitte in dieses Pad für Einrichtung eintragen. Haben wir das schon verlinkt? Ich habe das jetzt gerade in den Chat gepostet. Das ist sozusagen die Transportaktion, die wir Freitag zwischen 15 und 20 Uhr über die Bühne bringen wollen. Gut, ich habe es auch nochmal reingeschrieben in Zeile 177. Und die Britta, Stefan, ist doch die Partnerin, Lebensgefährtin von Stefan. Ehefrau. Ehefrau, ja. So, und deswegen auch da eine Frage bezüglich Krähennest oder sonst was, ob ihr da irgendwelche Räumlichkeiten oder Plätze oder sonst was tatsächlich braucht, damit wir irgendwo mal mit der Planung anfangen können, was kommt wohin. Gehe ich von aus, dass nicht. Ich bin ja selber auch Krähennest-Mitglied. Ich glaube nicht, dass das Krähennest da unbedingt jetzt so regelmäßig vor Ort sein wird, dass wir da einen eigenen Raum brauchen. Ich spreche das aber miteinander nochmal ab. Also Diktiergitter wäre ganz gut. Jetzt habe ich zwei verschiedene Leute auf dem Ohr gehabt. Nein, einen eigenen Raum, so viel Platz haben wir ja auch nicht, aber es ist ja so eine eigene Arbeitsecke oder sonst was, dass man mal in Ruhe was tun kann oder sonst was. Ich weiß ja nicht, wie ihr arbeitet oder ob ihr immer bis nach oben fahren möchtet. Ja, dann gibt uns die Presse bestimmt hier Obdach, oder? Genau, das klären wir alles. Krähennest arbeitet ja immer sehr flexibel und nutzt das, was vorhanden ist. Und da wird dieser Interviewraum auch für genutzt, wenn diese Dinge anstehen, mal in Düsseldorf. Gut, dann merke ich, der Raum wird auch voller langsam. Gibt es noch Punkte, die noch nicht angesprochen wurden? Ja. Ich höre ein Ja. Ja, von mir. Was noch gar nicht gesagt wurde heute und auch überhaupt nicht auf der Tagesordnung stand, aber das müssen wir vielleicht nochmal deutlich machen und ich möchte da auch meinen Glückwunsch aussprechen. Erstmal an natürlich dich hier als Pressesprecher und an die beiden neuen Stellvertreter. Ich finde das gut, dass ihr das macht und ich glaube, dass wir ein gutes Team haben und dass wir da super gut in Bundestags, nicht Wahlkampf, anderes Wort starten können. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Außerdem, nach Schließung der Sitzung hat Yoshi Bär bestimmt noch was zu sagen, oder? Gut, dann frage ich jetzt noch mal ganz schnell. 3, 2, 1, niemand hat mehr zusätzliche Punkte, die wir heute noch in die Tagesordnung aufnehmen müssen. Damit dann ist die Tagesordnung für die nächste Woche eröffnet und da kann man gerne uns anschreiben, beziehungsweise auch ein Pad selber aufmachen und das damit reinpacken. Und ich schließe die Sitzung für heute um 23.23 Uhr. Genau. Und lade ein, na jetzt ist schon wieder zu spät, jedes Mal immer der gleiche Fehler und lade ein natürlich dann für die Sitzung in einer Woche am 26.02. Um 21 Uhr wieder hier im Raum der AG Öffentlichkeitsarbeit NRW im Mumble. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.